Abschnitt 10 aus Nicholas Nickleby, Band 5, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 46. Kapitel wirft eigenes Licht auf Nicholas Liebe. Allein der Leser muss entscheiden, ob ein erfreuliches oder trauriges. Nach einer sorgfältigen Erwägung der peinlichen und beunruhigenden Lage, in welche er sich versetzt sah, beschloss Nicholas, keine Zeit zu verlieren, sie den gütigen Brüdern frei und offen darzulegen. Er benutzte die erste Gelegenheit, als er am folgenden Tage gegen Abend mit Mr. Charles Wohlgemut allein war, erzählte Smikes kleine Geschichte und drückte bescheiden, aber zuversichtlich seine Hoffnung aus, der treffliche alte Herr werde es den vorliegenden Umständen nach gutheißen, dass er, Nicholas, sich zwischen Vater und Sohn in das Mittel lege und dabei so weit gehe, den Letzteren bei seinem Ungehorsam zu unterstützen, ob auch sein Abscheu und seine Furcht vor dem eigenen Vater so unnatürlich und verabscheuungswürdig erscheinen möchten und ohne Zweifel dargestellt werden würden, dass der härteste und allgemeinste Tadel diejenigen träfe, welche dabei auf seiner Seite ständen. »Sein Abscheu vor dem Manne ist offenbar so tief gewurzelt«, sagte Nicholas, »dass ich an die Vaterschaft des Snorley kaum glauben kann. Die Natur scheint seiner Brust auch nicht das mindeste Gefühl der Zuneigung gegen ihn eingepflanzt zu haben, und sie kann nimmermehr irren.« »Mein Lieber«, erwiderte Bruder Charles, »Sie verfallen in den sehr gewöhnlichen Irrtum der Natur, Dinge aufzubürden, mit denen sie nicht das Mindeste zu schaffen hat und für welche sie in keinerlei Weise verantwortlich ist. Man redet von der Natur als von etwas Abstraktem und verliert dabei aus den Augen, was natürlich ist.« Da ist ein unglücklicher junger Mensch, der nie in seinem Leben Elternliebe, sondern nur Leid und Plackerei gekannt hat. Er wird einem Manne vorgestellt, der, wie man ihm sagt, sein Vater ist und sogleich mit Ankündigung der Absicht beginnt, seinem kurzen Glücke ein Ende zu machen, ihn wieder in seine vormalige Lage zu versetzen und ihn von dem einzigen Freunde, den er jemals gehabt hat, von ihnen nämlich zu trennen. Wenn nun die Natur in einem solchen Falle auch nur die fernste Neigung in ihm erweckte, dem Vater zu folgen und sie zu verlassen, so wäre sie eine Blödsinnige und Lügnerin.« Nicholas war hoch erfreut, den alten Herrn mit solcher Wärme reden zu hören, und schwieg in der Hoffnung, dass sein Prinzipal noch mehr Ähnliches sagen würde. In der Tat fuhr Bruder Charles auch fort. »Derselbe Irrtum zeigt sich mir, wohin ich blicke in der einen oder anderen Gestalt. Eltern, welche niemals Liebe zeigten, beklagen sich über Mangel an natürlicher Zuneigung bei ihren Kindern. Kinder, welche nie ihre kindlichen Pflichten erfüllten, klagen die Eltern der Kaltsinnigkeit an. Gesetzgeber, denen beide so erbärmlich erscheinen, dass ihre Zuneigung nie genug Lebenssonne zur Entwicklung gehabt haben, stimmen laute Klagelieder über Eltern und Kinder an und jammern, dass sogar die Bande der Natur missachtet würden. Die natürlichen Neigungen und Triebe, mein lieber Nicholas, gehörten zu den schönsten Werken des Allmächtigen, müssen aber gleich anderen schönen Werken seiner Schöpfungskraft sorglich behandelt werden, denn sonst ist es natürlich genug, dass sie in gänzliches Dunkel zurücktreten und dass andere Gefühle sie verdrängen. Gerade wie die schönsten Blumen ungepflegt unter dem Unkraute oder unter den Dornen ersticken. Ich wollte, dass wir dahin gebracht werden könnten, dies zu bedenken, dass wir uns der natürlichen Verpflichtungen zur rechten Zeit etwas mehr erinnerten und etwas weniger davon zur unrechten Zeit sprächen. Hier hielt Bruder Charles, der sich in großes Feuer hineingesprochen hatte, ein wenig inne, um sich abzukühlen, und setzte darauf hinzu: Sie haben sich ohne Zweifel gewundert, mein werter Herr, dass ich Ihre Erzählung mit so wenig Überraschung anhörte. Es ist indes leicht erklärt. Ihr Onkel war heute Morgen hier. Nikolas verfärbte sich und trat ein paar Schritte zurück. »Ja«, sagte der alte Herr mit Lebhaftigkeit auf seinen Schreibtisch schlagend, »hier, in diesem Zimmer, er hörte auf nichts. Vernunft, Gefühl, Gerechtigkeit, er war taub gegen alles. Mein Bruder Ratch setzte ihm indes tüchtig zu. Ein Pflasterstein hätte davon weich werden sollen, Mr. Nickleby. Er kam um sie anzuklagen, unsere Ohren mit Verleumdungen und Lügen zu vergiften, was ihm freilich nicht gelang. Und obenein musste er sich mit einigen heilsamen Wahrheiten in seinen Ohren wieder trollen. Mein werter Mr. Nickleby, mein Bruder Red ist ein wahrhaftiger Löwe, eben wie Tim Linkinwater. Tim ist gleichfalls ein wirklicher und wahrhaftiger Löwe. Wir riefen Tim herein, ihm zuerst die Spitze zu bieten, und, das kann ich Ihnen sagen, Sir, im Handumdrehen war Tim mit ihm drauf und dran. Wie kann ich Ihnen jemals für die unendlichen Verbindlichkeiten danken, welche Sie mir täglich auferlegen? Dadurch, dass Sie gänzlich davon schweigen, mein Lieber. Ihnen soll werden, was Ihnen gebührt. Zum wenigsten soll Ihnen kein Unrecht noch Böses geschehen und Ihren Lieben und Angehörigen ebenso wenig. Kein Haar auf Ihrem oder des jungen Menschen oder Ihrer Mutter oder Schwester Haupte soll gekrümmt werden. Wir alle haben es gesagt, werden alle dafür sorgen. Ich habe den Vater gesehen, wenn er's ist, und ich glaube, dass er's wohl sein muss. Er ist ein Barbar und ein Heuchler, Mr. Nickleby. Ich sagte zu ihm, Sie sind ein Barbar, Sir. Ich sagte es ihm zweimal und freue mich ausnehmend, es ihm gesagt zu haben. Bruder Charles war jetzt in einer so lebhaften Entrüstung, dass Nikolas ein paar Worte reden zu dürfen meinte, allein Mr. Wohlgemut kam ihm zuvor, legte mit sanftem Drucke die Hand auf seinen Arm, wies nach einem Stuhle und sagte, »Die Sache ist für den Augenblick zu Ende, für jetzt kein Wort mehr davon. Ich muss auf einen anderen, einen vertraulichen Gegenstand kommen, Mr. Nickleby. Wir müssen wieder ruhig werden.« Er ging einige Male auf und ab, rückte darauf seinen Stuhl näher, setzte sich und sagte, »Mein lieber Mr. Nickleby, ich wünsche Ihnen einen geheimen Auftrag delikater Natur zu erteilen. Sie könnten viele weit tauglichere dazu ausersehen,« versetzte Nicholas, »allein sicher mit Ihrer Erlaubnis keinen vertrauenswürdigeren oder eifrigeren.« »Ich bin vollkommen überzeugt davon, und Sie werden mir glauben, dass ich in der Tat so denke, wenn ich Ihnen sage, dass mein Auftrag eine junge Dame betrifft.« »Eine junge Dame, Sir«, rief Nikolas, der vor Begierde mehr zu hören auf einen Augenblick fast gänzlich außer Fassung geriet. »Eine sehr schöne junge Dame«, wiederholte Mr. Wohlgemut mit großem Ernst. »Ich bitte, fahren Sie fort, Sir.« »Ich sinne eben über das Wie nach«, sagte Bruder Charles fast schmerzlich bewegt. »Sie sahen eines Morgens zufällig eine junge Dame in diesem Zimmer, welche ohnmächtig geworden war. Erinnern Sie sich des Vorfalls? Sie haben ihn vielleicht vergessen.« »Oh nein, nein, ich entsinne mich vollkommen wohl.« »Sie ist es, von der ich rede«, sagte Bruder Charles. Nikolas dachte gleich dem berühmten Papagei sehr viel, konnte aber kein Wort hervorbringen. Anmerkung des Übersetzers, dem Papagei des Sprüchwortes nämlich, der ein hartnäckiges Stillschweigen beobachtet. »Sie ist«, fuhr sein Freund und Gönner fort, »die Tochter einer Dame, welche ich, als sie selbst ein schönes Mädchen und ich sehr viele Jahre jünger war, es mag sonderbar erscheinen, dass ich jetzt so rede, sehr innig liebte. Sie werden vielleicht lächeln, einen Graukopf von solchen Dingen sprechen zu hören, und ich fühle mich dadurch nicht verletzt, denn als ich so jung wie sie war, dürfte ich es ebenso gemacht haben.« Ich empfinde in der Tat keine Neigung dazu. Mein guter Bruder Red wollte ihre Schwester ehelichen, die aber starb. Auch sie ist schon seit vielen Jahren tot. Sie heiratete nach ihrer Wahl, und ich gäbe nicht wenig darum hinzufügen zu können, dass ihr nachheriges Leben so glücklich gewesen wäre, wie ich es, Gott weiß, vom Himmel stets für sie erbat. Er hielt eine kleine Weile inne, und Nikolas machte keinen Versuch, das Stillschweigen zu unterbrechen. Wenn ihren Gatten so wenige widrige Schickungen getroffen hätten, als ich es um ihretwillen hoffte und aus innerstem Herzensgrunde wünschte, so wäre alles gut gewesen, fuhr der alte Herr ruhig fort. Es mag genug sein zu sagen, dass es nicht der Fall, dass sie nicht glücklich war, dass sie und ihr Gatte in vielfaches Unglück gerieten und dass sie ein Jahr vor ihrem Tode um der alten Freundschaft willen meinen Beistand in Anspruch nahm. Sie war schrecklich verändert, ihr Frohsinn für immer dahin, ihr ganzer Lebensmut gebrochen, Wirkungen des Missgeschicks und schlechter Behandlung. Er machte sich ohne Umstände das Geld zunutz, das ich noch zehnfach reichlicher hingegeben haben würde, um ihr nur eine ruhige und frohe Stunde zu verschaffen. Ja, er schickte sie öfter, um mehr zu holen, nahm aber, während er es vergeudete, eben von dem Erfolge ihrer Schritte bei mir die Veranlassung zu grausamen, tief verletzenden Spöttereien her, indem er zu wissen behauptete, dass sie mit bitterer Reue der von ihr getroffenen Wahl gedächte, dass sie ihm aus Eigennutz und Eitelkeit, er war ein verschnabler junger Mann gewesen und hatte bedeutende Verbindungen gehabt, den Vorzug gegeben hätte, indem er ihr mit einem Worte sein Verderben schuld gab, sie die ganze Schwere des Unglücks empfinden ließ, das ihn betroffen und das er allein durch seinen unordentlichen Lebenswandel herbeigeführt. Die junge Dame, ihre Tochter, war damals noch ein Kind. Ich sah sie erst an dem Morgen wieder, an welchem auch sie sie sahen. Aber mein Neffe Frank, Nikolas, fuhr zusammen und öffnete den Mund zum Reden, entschuldigte sich stotternd wegen der Unterbrechung und bat seinen Gönner fortzufahren. »Mein Neffe Frank«, sprach Mr. Wohlgemut weiter, »sah sie zwei Tage nach seiner Rückkehr vom festen Lande zufällig und verlor sie fast noch in derselben Minute wieder aus den Augen.« Ihr Vater hatte sich vor seinen Gläubigern versteckt, lag an Todesenden, und sie, die das Glück eines besseren Mannes und Vaters hätte sein sollen, wie wir fast denken könnten, wenn uns die Weisheit aller Ratschlüsse des Himmels nicht bewusst wäre, sie bot ein Kind standhaft dem Mangel der Geringschätzung und allem Trotz, was einem so zartfühlenden jungen Mädchen nur schrecklich sein kann, um ihn zu erhalten. Sie hatte in dieser traurigen Lage den Beistand einer treuen Seele, einer einzigen Dienerin, welche vor Jahren als arme Küchenmagd bei der Familie gedient, aber nach ihrem redlichen Gemüte, ihrem vortrefflichen Herzen, Tims, ja wahrhaftig Tim Linkinwaters Frau selbst hätte sein können. Er verbreitete sich hierauf mit einem durch Worte gar nicht auszudrückenden Feuer über das Lob der armen Dienerin, lehnte auf seinem Stuhle zurück und beschloss seine Erzählung mit größerer Ruhe. Das Wesentliche war Folgendes. Das junge Mädchen hatte die lockendsten Hilfsanerbietungen der Angehörigen ihrer Mutter stolz zurückgewiesen, weil die Bedingung daran geknüpft worden war, dass sie ihren unglücklichen Vater verlassen müsse. Natürliches Zartgefühl hatte sie abgehalten, sich an das redliche und edle Herz um Unterstützung zu wenden, das er hasste und tief verletzt hatte. Sie war ohne Klage Tag und Nacht allein bemüht gewesen, sich und den gänzlich verarmten und ungeduldigen Kranken durch ihre Händearbeit zu erhalten. Diesem einzigen Zwecke hatte sie zwei Jahre lang ihre in besserer Zeit erworbenen Kenntnisse und ausgebildeten Talente gewidmet, die Nadel, den Bleistift, die Feder dazu verwendet, sich als Privatlehrerin den Launen und Unwürdigkeiten ausgesetzt, welche Frauen und oft sogar Töchter gegen Personen ihres Geschlechts, die ihnen durch Unterricht ihre Dienste leisten, sich nicht zu viel sein zu lassen pflegen, als ob sie eifersüchtig wären auf die geistige Überlegenheit, deren Beistand sie sich genötigt sahen, in Anspruch zu nehmen. Unwürdigkeiten, welche in 99 unter 100 Fällen solche treffen, die in allen Beziehungen einen unendlich größeren Wert besitzen als die Urheber derselben. Unwürdigkeiten im Vergleich bei weitem größer als der herzloseste Schurke sie sich gegen seinen Bedienten erlauben würde. Trotzdem allen aber war es ihr auf die Länge unmöglich geworden, dem einzigen Ziele und Zwecke ihres Daseins zu genügen. Sie hatte sich durch den entsetzlichsten Drang der Umstände genötigt gesehen, ihre Zuflucht zu dem alten Freunde ihrer Mutter zu nehmen und gegen denselben ihr Herz auszuschütten. »Wenn ich arm gewesen wäre«, sagte Bruder Charles mit funkelnden Augen, »wenn ich arm gewesen wäre, mein bester Mr. Nickleby, wie ich es Gott sei Dank nicht bin, so würde ich mir, was natürlich jeder unter solchen Umständen getan hätte, das Notwendigste entzogen haben, um ihr zu helfen. Wie die Sachen stehen, ist es schwierig. Wäre ihr Vater tot, so könnte nichts leichter sein, denn sie sollte dann alles mit uns teilen, was wir besitzen, mein Bruder Red und ich, als wenn sie unsere Tochter oder Schwester wäre. Aber er ist noch am Leben und niemand kann ihm helfen. Es ist tausendmal versucht und ich weiß, dass er nicht ohne guten Grund von allen aufgegeben worden ist.« »Sollte sie nicht zu bewegen sein«, sagte Nicholas und stockte wieder. »Ihn zu verlassen? Wer könnte ein Kind bewegen wollen, den Vater zu verlassen? Man ist in sie gedrungen, nicht von meiner Seite, es unter der Bedingung zu tun, ihn bisweilen besuchen zu dürfen, aber stets vergeblich. Erweist er sich freundlich gegen sie? Weiß er, ihre aufopfernde Liebe zu erkennen?« »Er hat keinen Begriff von echter aufopfernder Liebe. Mit Liebe, wie er sie kennt, behandelt er die Tochter, soviel ich weiß. Die Mutter hatte ein hingebendes, zärtliches und vertrauensvolles Herz, und obwohl er sie von dem Tage ihrer Verbindung mit ihm an bis zu ihrem Tode so schmählich und grausam wie jemals ein Mann seine Ehefrau misshandelte, hörte sie doch nie auf, ihn zu lieben. Sie empfahl ihn auf ihrem Sterbebette der kindlichen Fürsorge ihrer Tochter, was die Tochter niemals vergessen hat, noch vergessen wird. Haben Sie keinen Einfluss auf ihn? Ich, oh mein Bester, ich am wenigsten von allen Menschen auf der Welt. Seine Eifersucht und sein Hass gegen mich sind so groß, dass er der Tochter durch Vorwürfe das Leben unerträglich machen würde, wenn er wüsste, dass sie ihr Herz mir aufgeschlossen, obwohl er, so voll von Widersprüchen und so selbstsüchtig ist er, wenn er wüsste, dass sie alles allein von mir hat, nicht ein einziges seiner Gelüste bezwingen würde, das nur irgend aus ihrem geringen Geldvorrate befriedigt werden könnte. »Welch ein unnatürlicher, abscheulicher Mann«, rief Nicholas entrüstet aus. »Wir wollen uns so harte Ausdrücke enthalten«, sagte Bruder Charles in mildem Tone, »und je nach der Lage handeln, in welcher sich die junge Dame befindet. Ich bin auf ihr eigenes dringendes Verlangen genötigt gewesen, ihr die kleinen Unterstützungen, die ich sie anzunehmen habe, bewegen können, nur in den geringfügigsten Summen zukommen zu lassen, damit er nicht mit dem Gelde verschwenderischer umginge als je, wenn er sähe, wie leicht sie dazu gelangte. Sie ist heimlich und abends ab und zu gegangen, um die Kleinigkeiten in Empfang zu nehmen, und ich kann es nicht mehr leiden, kann es wirklich nicht mehr leiden, Mr. Nickleby, dass die Dinge so fortgehen wie bisher.« Es kam allmählich heraus, dass die Zwillinge in ihren wackeren alten Häuptern manchfache Pläne ersonnen und herumgetragen hatten, der jungen Dame auf die zarteste und klüglichste Weise zu helfen, ohne dass ihr Vater die Quelle erriete, aus welcher eine wirksamere Unterstützung ihr zuflösse, und dass sie endlich zu dem Schlusse gelangt waren, es würde das Beste sein, ihr ihre kleinen Zeichnungen und Kunstarbeiten zu hohen Preisen abzukaufen und eine fortwährende Nachfrage danach zu unterhalten. Sie bedurften dazu eines Mittelmannes und hatten für die Rolle desselben nach langer Überlegung Nikolas ausersehen. »Er kennt mich und kennt meinen Bruder Red«, sagte Bruder Charles. »Frank ist ein sehr guter, ein herrlicher Junge, allein wir fürchten, dass er in einer so delikaten Sache etwas leichtsinnig, etwas unbedacht und vielleicht mit einem Worte, denn sie ist schön, Mr. Nickleby, so schön, wie es ihre unglückliche Mutter auch war, zu empfänglich sein und sich in sie verlieben möchte, ehe er sein eigenes Herz genug kannte und dann die Brust der Unschuldigen mit Schmerz und Kummer erfüllte, die er zu beglücken zum Werkzeuge diente. Er nahm einen außerordentlichen Anteil an ihrem Schicksale, als er sie zum ersten Male sah, und wir wissen durch eingezogene Erkundigungen, dass sie es gewesen ist, um deren Willen er den Lärmen machte, welcher zu ihrer ersten Bekanntschaft mit ihm führte. Nikolas stotterte heraus, dass er dergleichen schon vermutet, und erzählte, um zu erklären, wie er darauf gekommen, wann und wo er die junge Dame selbst gesehen hätte. »Sie sehen also«, fuhr Bruder Charles fort, »dass er nicht zu gebrauchen ist. Tim Linkinwater ist außer Frage, denn Tim, Sir, ist ein so erschrecklicher Mensch, dass er sich nicht würde halten können, sondern mit dem Vater in Haaren liegen, ehe er 5 Minuten mit ihm beisammen gewesen wäre. Sie kennen Tim noch nicht, wenn ihn das Blut erst durch irgendetwas auf seine Gefühle stark wirkendes warm geworden ist. Er ist ein fürchterlich, Sir, wahrhaft fürchterlich. In Sie können wir nun aber das vollkommenste Vertrauen setzen. Wir haben bei Ihnen, oder ich habe doch wenigstens, und das ist dasselbe, denn zwischen mir und meinem Bruder Red ist kein Unterschied, ausgenommen, dass er der vortrefflichste Mensch ist, den es jemals gegeben hat und den kein anderer in der ganzen weiten Welt gleichkommt und gleichkommen wird, bei Ihnen haben wir ein so kindliches und brüderliches Benehmen, so viel Zartgefühl wahrgenommen, dass wir in Ihnen gerade den rechten Mann zur Erreichung unserer Absichten erkennen müssen.« Nikolas befand sich in einer solchen Verwirrung, dass er kaum die Frage herauszustammeln vermochte, ob die junge Dame um den unschuldigen Betrug wüsste. »Ja, ja«, erwiderte Mr. Wohlgemut, »sie weiß zum wenigsten, dass sie in unserem Auftrage kommen, weiß aber nichts anderes, als dass wir ihre Sächelchen wieder zu verkaufen denken, und wenn sie es recht klug, recht sehr klug anfangen, so könnte sie vielleicht zu dem Glauben gebracht werden, dass wir aus dem Verkaufe Nutzen zögen. Wie, was sagen Sie?« In diesen Gedanken einer arglosen und fast übertrieben gutmütigen Herzenseinfalt war Bruder Charles so glücklich und die Möglichkeit, dass die junge Dame vermocht werden könnte, zu glauben, ihm keine Verbindlichkeiten schuldig zu sein, erschien ihm so wahrscheinlich und gewährte ihm eine so lebhafte Freude, dass Nikolas in Beziehung darauf einen Zweifel auch nicht einmal andeuten mochte. Indes schwebte ihm während der ganzen Zeit das Bekenntnis auf der Zunge, dass dieselben Gründe, welche Mr. Wohlgemut der Verwendung seines Neffen zu dem Auftrage entgegengesetzt, mit voller Kraft und Stärke wieder ihn selbst einzuwenden seien, und er war 100 für 1 Mal auf dem Punkte gewesen, den wahren Zustand seines Inneren zu enthüllen und zu bitten, einen anderen zum Vermittler zu bestimmen. Allein ebenso oft drängte ihn wieder ein anderer Beweggrund zu schweigen und sein Geheimnis für sich zu behalten. »Warum«, dachte Nikolas, »sollte ich Mr. Wohlgemut bei seinen so edlen Absichten Schwierigkeiten in den Weg legen? Wenn ich auch meinerseits das edle und liebenswürdige Mädchen liebe und verehre, würde ich nicht als der eingebildetste und albernste Gag erscheinen, wenn ich ernsthaft vorstellte, es sei Gefahr vorhanden, dass sie sich in mich verliebe? Außerdem habe ich denn kein Selbstvertrauen? Verpflichtet mich jetzt nicht die Ehre, meine Gefühle zu unterdrücken? Hat der treffliche Mann nicht ein Recht auf meine besten und eifrigsten Dienste, und darf ich mich durch irgendeine Selbstrücksicht abhalten lassen, sie ihm zu leisten? Nicolas beantwortete diese Frage im Geiste mit einem sehr nachdrücklichen Nein und überredete sich, ein höchst gewissenhafter und ruhmreicher Märtyrer zu sein, indem er edelmütig beschloss, zu tun, was er nicht lassen konnte, wie er selbst gefunden haben würde, wenn er sich ein wenig sorgfältiger geprüft hätte. So groß ist die Gaukelei, welche wir mit uns selbst treiben und durch welche wir unsere Schwächen in die reinsten und heldenmütigsten Tugenden verwandeln. Mr. Wohlgemut, der von den Gedanken seines jungen Freundes natürlich keine Ahnung hatte, erteilte demselben die Anweisungen, welche für den ersten am folgenden Morgen zu machenden Besuch bei der jungen Dame erforderlich waren, und nachdem alles besprochen und die strengste Geheimhaltung gefordert und zugesagt war, kehrte Nicolas sehr nachdenklich heim. Das Haus, welches ihm Mr. Wohlgemut bezeichnet hatte, befand sich innerhalb der Rules des King's Bench Gefängnisses, nicht weit vom Obelisk in St. George's Fields. Die Rules sind eine Art Freiheit und bestehen aus ein paar Dutzend Straßen, welche von Schuldnern bewohnt werden, die sich Geld zur Entrichtung hoher Mietzinse zu verschaffen wissen, wovon ihre Gläubiger nichts bekommen. Alles gemäß unserer weisen und erleuchteten Gesetzgebung, die den Schuldner, welcher kein Geld aufzutreiben vermag, im Kerker ohne Nahrung, Kleidung, angemessene Wohnung und Feuerung verhungern lässt, welche den ruchlosesten überführten Verbrechern gegeben werden. Nicolas war ziemlich fern von Gedanken dieser Art, als er sich dem bezeichneten Hause näherte, das gleich den anderen in der Reihe ärmlich, verfallen und unsauber aussah und nach der Vorderseite einen umfriedeten Raum hatte, der einen Garten vorstellen sollte. Er klopfte mit bebender Hand, wurde eingelassen, und was er im Inneren sah, war keineswegs einladender als das Äußere des Hauses. Ein Laufbursch, rief Miss Brays Dienerin, die ihn hinauf und in ein Vorderzimmer hineinführte. An einem kleinen Tische, der vor dem Fenster stand, saß mit Zeichnen beschäftigt das schöne Mädchen, das längst alle seine Gedanken erfüllt und jetzt, nachdem er ihre Geschichte gehört, in seinen Augen noch tausendmal schöner war, als er sie sich je gedacht hatte. Das Zimmer war erbärmlich und nahm sich doch sauber und äußerst nett aus. Wie tief ging Nicolas zu Herzen, was er erblickte. Blumen, Vögel, die Harfe, das Piano, das in vergangenen Zeiten so viel süßer erklungen war, wie viele saure Mühen und Kämpfe mochte es ihr gekostet haben, sich diese letzten Glieder der zerrissenen Kette zu bewahren, welche sie noch an ihre Vergangenheit band. An wie viele geduldig ertragene Leiden, an wie viele edle und zarte Neigungen erinnerten wohl die kleinen, geschmackvollen, weiblichen Arbeiten ihrer Mußestunden. Arbeiten von Frauenhand, welche stets ein eigentümlicher Zauber umgibt. Nicolas war es, als ob Himmelslächeln das kleine Gemach erfüllte, als ob ein Strahl von dem eigenen Wesen der Lieblichen ausginge, und alles Unbelebte umher schön machte wie sie selbst, als ob der Lichtschein, mit welchem die älteren Maler die auf unsere sündige Welt herabsteigenden Engel umgeben, ein den Himmelsboten verwandtes Wesen umspielte und sichtlich vor seinen Augen leuchtete. Und doch befand er sich innerhalb der Rules des King's Bench Gefängnisses. Wäre er in Italien, die Zeit Sonnenuntergang und der Ort eine prachtvolle Terrasse gewesen, Doch über die ganze Erde ist derselbe weite Himmel ausgespannt, und ob er blau oder umwölkt ist, das Land der Seligen liegt über ihm, und so brauchte sich Nikolaus vielleicht keine Vorwürfe zu machen, zu denken und zu fühlen, wie er es tat. Man kann sich wohl vorstellen, dass er nicht sogleich alles auf einmal gesehen und wirklich bemerkte, er erst nach einigen Verweilen die Anwesenheit eines kranken Mannes, welcher durch Kissen gestützt in einem Lehnsessel saß und seine Aufmerksamkeit dadurch zu erregen suchte, dass er unruhig und ungeduldig hin und her rückte. Er war vielleicht schon 50, aber so abgezehrt, dass er weit älter aussah. Sein Antlitz hatte noch Spuren eines einst schönen Gesichts, in welchem jedoch die ausgebrannte Glut starker und heftiger Leidenschaften leichter als irgendein Zug zu entdecken war, der ein viel hässlicheres Gesicht unendlich einnehmender gemacht haben würde. Er war im buchstäblichen Sinne nur noch Haut und Knochen, aber trotzdem sprühte in dem großen, eingesunkenen Auge noch ein Rest von dem alten Feuer, das von neuem sich zu entzünden schien, als er einen schweren Stock, mit welchem er sich in seinem Stuhle gestützt zu haben schien, einige Male ungeduldig auf den Boden stieß und seine Tochter rief. »Madeline, wer ist das? Wer hat hier etwas zu suchen? Wer hat einem Fremden gesagt, dass wir zu sprechen wären? Was gibt es?« »Ich glaube«, begann die junge Dame, indem sie sich Nikolas Begrüßung erwidernd etwas verwirrt gegen ihn verneigte. »Ja, du glaubst immer«, polterte ihr Vater, »was gibt's?« Nikolas hatte sich inzwischen hinreichend gesammelt, nahm das Wort und sagte, wie es zwischen Mr. Wohlgemut und ihm verabredet worden war, dass er einige kleine weibliche Arbeiten suche, die er benannte. Sie müssten so elegant als möglich sein, und es käme dabei auf die Kosten durchaus nicht an. Er hatte auch für ein paar Zeichnungen zu danken und zu bezahlen, trat an den kleinen Tisch und legte eine eingesiegelte Banknote auf denselben. »Sieh nach, ob das Geld richtig ist, Madeline«, sagte der Vater. »Ich bin vollkommen davon überzeugt, lieber Vater.« »Gib her«, rief Mr. Braid, steckte die knöcherige Hand aus und öffnete und verschloss sie mit gereizter Ungeduld. »Lass mich sehen, wie kannst du von Überzeugung schwatzen? 5 Pfund, ist es so recht?« Madeline bejahte, beugte sich dabei über ihn hinab und ordnete zugleich die Kissen so eifrig, dass Nikolas ihr Gesicht nicht sehen konnte. Er glaubte indes bemerkt zu haben, dass ihrem Auge eine Träne entfallen war. »Klingle, klingle«, sagte der Patient so reizbar wie zuvor und wies dabei mit bebender Hand nach dem Glockenzuge hin. »Lass wechseln, lass mir ein Zeitungsblatt holen und Weintrauben und eine Flasche von dem Weine, den ich in der vorigen Woche hatte, und ich vergesse im Augenblick die Hälfte. Sie kann aber zum zweiten Mal ausgehen, dass dies nur zuerst kommt. Rasch, Madeline, rasch, Kind, lieber Gott, wie langsam du bist!« »Er denkt an nichts, dessen sie bedarf«, dachte Nikolas, und vielleicht war etwas von seinen Gedanken auf seinem Gesicht zu lesen, denn der kranke Mann fragte ihn mit großer Schärfe, ob er auf einen Empfangsschein wartete. »Es kommt gar nichts darauf an«, erwiderte Nikolas. »Es kommt gar nichts darauf an. Was wollen Sie damit sagen, Sir? Meinen Sie, dass Ihr erbärmliches Geld eine Gunst oder ein Geschenk oder dass es Bezahlung für empfangene Werte sein soll? Gott verdamme Sie, Sir, dass Sie Ihr Geld zu verschenken glauben, weil Sie die Zeit und Kunstfertigkeit nicht zu würdigen wissen, welche an die Sachen gewendet wird, womit Sie handeln. Wissen Sie, Sir, dass Sie vor einem Gentleman stehen, der einst 50 Leute wie Sie sind, mit allem, was Sie haben, auskaufen konnte? Was ist Ihre Meinung?« »Ich meine nur, dass ich die Dame nicht mit Förmlichkeiten bemühen möchte, da ich noch oft Geschäfte mit ihr zu machen haben werde, wenn sie es gütigst erlauben will.« »Dann meine ich«, mit Ihrer Erlaubnis, dass wir so förmlich als möglich zu Werke gehen werden. Meine Tochter bedarf keiner Gefälligkeiten, Sir, weder von Ihnen noch sonst jemand. Seien Sie so gut, wenn Sie hier sind, streng bei den Geschäften stehen zu bleiben und durchaus nicht darüber hinauszugehen. Jeder Kleinkrämer will Sie wohl bemitleiden. War meinem Leben eine artige Bescherung. Madeline, gib ihm eine Quittung und vergiss nicht, es immer zu tun.« Während sie tat, als ob sie die Quittung schriebe und Nicolas über den seltsamen, aber freilich nicht ungewöhnlichen Charakter nachsann, den er zu beobachten Gelegenheit hatte, sank der Patient, der bisweilen heftige Schmerzanfälle zu haben schien, in seinen Sessel zurück und stöhnte eine Klage, dass das Mädchen stundenlang ausbliebe und dass alle verschworen wären, ihn zu ärgern. »Wann soll ich wiederkommen?« fragte Nicolas die Tochter, als sie ihm das Papier reichte. »Wenn Sie gerufen werden,« fiel der Vater ein, »und nicht er. Liebe Madeline, wann soll er wiederkommen?« »Oh, vorerst nicht,« antwortete die junge Dame mit großer Lebhaftigkeit, »in den nächsten 3 oder 4 Wochen nicht. Es ist in der Tat nicht nötig. Ich kann fertig werden.« »Wie sollen wir aber fertig werden?« flüsterte ihr Vater. »3, 4 Wochen, Madeline! 3, 4 Wochen?« »Also früher, wenn es Ihnen gefällig ist,« sagte die junge Dame zu Nicolas sich wendend. »3, 4 Wochen«, murmelte der Vater. »Madeline, in aller Welt 3, 4 Wochen nichts tun?« »Es ist eine lange Zeit, Ma'am«, sagte Nicolas. »Das meinen Sie also?« fuhr Mr. Bray zornig auf. »Sir, wenn ich betteln und mich herablassen wollte, Leute, die ich verachte, um Beistand anzugehen, so würden 3 oder 4 Monate, 3 oder 4 Jahre keine lange Zeit sein. Wohl zu merken, Sir, wenn ich abhängig sein wollte. Da es aber nicht der Fall ist, können Sie über 8 Tage wiederkommen.« Nicolas machte der jungen Dame eine tiefe Verbeugung, sann im Hinausgehen Mr. Brays Vorstellungen von Unabhängigkeit nach und dachte, wie äußerst wünschenswert es doch wäre, dass unter den Menschen von gemeinem Schlage nur wenige unabhängige Geister dieser Art sein möchten. Als er die Treppe hinunterging, hörte er leichte Fußtritte, sah sich um, die junge Dame stand oben, blickte ihm schüchtern nach und schien unschlüssig zu sein, ob sie ihn zurückrufen sollte oder nicht. Die beste Weise, dieser Schwierigkeit ein Ende zu machen, schien die zu sein, auf der Stelle wieder hinaufzugehen, was Nicolas tat. »Ich weiß nicht, ob es recht ist, wenn ich Sie darum bitte, Sir«, sagte Madeline hastig. »Doch sagen Sie den edlen Freunden meiner seligen Mutter nicht, was hier heute vorging. Er hat sehr gelitten und ist eben jetzt noch kränker. Ich bitte darum als um eine Gunst gegen mich, Sir.« »Sie brauchen nur einen Wunsch von fern anzudeuten«, entgegnete Nicolas eifrig, »und ich würde mein Leben wagen, ihn zu erfüllen.« »Das ist viel gesagt, Sir.« »Ich rede aufrichtig und wahr«, sagte Nicolas mit bebenden Lippen, »wenn jemals ein Mann die Wahrheit geredet hat. Ich bin nicht geschickt, meine Gefühle zu verbergen, und wenn ich es wäre, so würde ich vor Ihnen mein Herz nicht verhüllen können. Meine teure Miss, so gewiss ich Ihre Lebenslage und Ereignisse kenne und dabei fühle, was Menschen und Engel fühlen müssen, die solche Dinge hören und sehen, bitte ich Sie inständig zu glauben, dass ich sterben würde, um Ihnen zu dienen.« Die junge Dame wendete das Gesicht ab und weinte offenbar. »Verzeihen Sie mir«, fuhr Nicolas mit Feuer zugleich, aber sehr ehrerbietig fort, »wenn ich zu viel zu sagen und das Vertrauen zu missbrauchen scheine, das in mich gesetzt worden ist. Doch ich konnte Sie nicht verlassen, als ob meine Teilnahme mit Ausrichtung meines Auftrags Ihr Ende erreicht hätte. Ich bin von dieser Stunde an Ihr getreuer Diener, Ihnen innig ergeben, ergeben in vollkommenster Redlichkeit und Ehre dem Manne, der mich hierher gesendet und von aufrichtigstem Herzen und in größester Ehrerbietung Ihnen. Wenn dieses alles nicht meine wahrhafteste Meinung wäre, so würde ich seiner Achtung unwert sein und wieder mein besseres Selbstsündigen, das meine aufrichtigen Worte mir eingibt. Sie winkte ihm mit der Hand, dass er sich entfernen möchte, erwiderte aber keine Silbe. Nikolas konnte nichts mehr sagen und ging schweigend, und so endete seine erste Unterredung mit Madeleine Bray. Ende von Abschnitt 10. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 27. Oktober 2024. Ende von Nicholas Nickleby, Band 5, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts.